sieben Jahre lang währte die Präsidentschaft Hindenburg. Und in diesen sieben Jahren, ich glaube, das sagen zu dürfen, hat der Herr Reichspräsident nur in wenigen Fällen nach den Grundsätzen regiert, die unsere nationalsozialistische Bewegung für notwendig erachtet hat. Der Reichspräsident hat als kaiserlicher General das Republikschutzgesetz unterschrieben. Der Reichspräsident hat, obschon er vor der Wahl das Verbrechen der Inflation gegeißelt hatte, die Aufwertungsgesetze unterzeichnet und damit die Inflation legalisiert. Der Reichspräsident hat sich mit Locarno einverstanden erklärt. Der Reichspräsident hat entgegen unseren Warnungen und Mahnungen den Jungplan unterzeichnet. Er hat damals, ich glaube nicht ohne Ihre gütige Nachhilfe, vor der Öffentlichkeit erklärt, er erwarte, dass die Unterschrift unter dem Jungplan die wirtschaftliche Lage bessere und mehr in Deutschland das Elend der Arbeitslosigkeit beseitige. Der Reichspräsident hat durch seinen Pakt mit Brüning zur gleichen Zeit einen Pakt mit der Sozialdemokratischen Partei abgeschlossen. Diese Politik ist in den letzten zwei Jahren in Deutschland betrieben worden. Der Reichspräsident hat dem nationalen Deutschland, das er in der Notverordnung gleichstellte, mit den internationalen Pazifistenverbänden die Uniformen ausgezogen. Er hat damit nicht den inneren Frieden wiederhergestellt. Deutschland steht heute vor der Verzweiflung und Millionen Menschen sehnen sich danach, dieser Verzweiflung durch den Stimmzettel Ausdruck zu geben. Wir würden es dem Herrn Reichspräsidenten, wenn er gewählt wird, nicht verdenken, wenn er die Politik derer betriebe, die ihn gewählt haben. Aber verdenken dürfen und müssen wir ihm, dass er nicht die Politik getrieben hat in den letzten sieben Jahren derer, die ihn 1925 gewählt haben. Denn das, Herr Reichskanzler, ist der Sinn der Demokratie, der in England und Amerika längst selbstverständlich geworden ist, dass der Gewählte an das Mandat der Wähler gebunden ist, dass der Gewählte die Politik seiner Wähler betreiben muss. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre ja jede Wahl überflüssig. Wir könnten dann den Präsidenten auswürfen und es wäre ja überhaupt eine Umschwenkung eines politischen Kurses von vornherein latterdings ausgeschlossen. Deshalb haben wir die Gelegenheit benutzt, um dieser Frontstellung den großen Gegenspieler aus unserer Bewegung entgegenzustellen. Und da allerdings, Herr Reichskanzler, hätten wir von Ihnen und hätten wir vom Reichspräsidenten einen Akt erwartet, den wir nach unserem nationalen Gefühl für selbstverständlich gehalten hätten. Sie werden es wissen, Herr Reichskanzler, Adolf Hitler hat als kriegsfreiwilliger Österreicher dienend in einem bayerischen Regiment vier Jahre draußen an der Front gestanden. Adolf Hitler ist dreimal schwer verwundet worden. Adolf Hitler lag am 9. November 1918, da sie sich gegen die Revolte auflehnten, als Kriegsblinder im Lazarett in Spasewalk. Er hat sich seinen Staatsbürgerschein durch Blut und Einsatz von Leben verdient. Und Sie, Herr Reichskanzler, werden aus Ihrem Soldatischen Empfinden Verständnis dafür haben, dass dieser Frontsoldat nicht auf die gleiche Weise seine Staatsbürgerschaft erwerben will, wie jeder Verlauter aus Kuba. Auffassung kann davon ausgehen, dass Staatszugehörigkeit mit 500 Mark erkauft werden kann. Ich meine aber, wenn einer sich die Zugehörigkeit seinem Volke durch Blut und Einsatz von Leben erkauft, dürfte man von ihm nicht verlangen, dass er sie auf dieselbe Weise erkauft, wie irgendein Einwanderer aus Galizien, der nur hierher kommt, um Geschäfte zu machen. Seht ihr

Nun, nach 13 Jahren, da sie alles in Deutschland vernichteten, ist endlich die Zeit ihrer eigenen Beseitigung gekommen. Ob die heutigen parlamentarischen Parteien leben, ist nicht wichtig. Aber notwendig ist es, dass verhindert wird, dass die deutsche Nation vollkommen zugrunde geht. Die Überwindung dieser Parteien aber ist deshalb Pflicht, weil sie, um selbst zu leben, die Nation immer wieder zerreißen müssen. Jahrelang haben sie dem deutschen Arbeiter eingeredet, dass er allein sich retten könnte. Jahrelang dem Bauer vorgemacht, dass nur seine Organisation ihm helfen würde. Der Mittelstand sollte durch Mittelstandsparteien und die Wirtschaft durch Wirtschaftsparteien dem Verderben entrissen werden. Der Katholik musste seine Zuflucht beim Zentrum nehmen und der Protestant beim christlich-sozialen Volksdienst. Ja, am Ende erhielten die Hausbesitzer ihre eigene politische Vertretung, genauso wie die Mieter, die Angestellten und die Beamten. Diese Versuche aber, die Nation in Klassen, Stände, Berufe und Konfessionen zu zerlegen und bruchstückweise dem wirtschaftlichen Glück der Zukunft entgegenzuführen, sind heute endgültig gescheitert. Am Tage der Begründung unserer nationalsozialistischen Bewegung beherrschte uns schon die Überzeugung, dass das Schicksal des deutschen Menschen unzertrennlich verbunden ist mit dem Schicksal der gesamten Nation. Wenn Deutschland verfällt, wird nicht der Arbeiter im sozialen Glück gedeihen und genauso wenig der Unternehmer, und nicht der Bauer wird sich dann retten und nicht der Mittelstand. Nein, der Ruin des Reiches, der Verfall der Nation ist der Ruin und der Verfall aller. Auch keine Konfession und kein einzelner deutscher Stamm wird sich dem allgemeinen Los entziehen können. Am Tage der Begründung der nationalsozialistischen Bewegung waren wir uns längst darüber klar, dass nicht das Proletariat der Sieg über das Bürgertum sein wird und nicht das Bürgertum der Sieg über das Proletariat, sondern dass dann die internationale Hochfinanz am Ende ausschließlicher Sieger über beide werden muss. Und so ist es gekommen. In Erkenntnis dieses Verfalls habe ich vor 13 Jahren mit einer Handvoll Menschen eine neue Bewegung gebildet, die schon in ihrer Bezeichnung eine Proklamation der neuen Volksgemeinschaft sein soll. Es gibt keinen Sozialismus, der nicht die Kraft des Geistes zu seiner Verfügung hat. Kein soziales Glück, das nicht durch die Kraft einer Nation beschützt wird, ja seine Voraussetzung erhält. Und es gibt aber auch keine Nation und damit keinen Nationalismus, wenn nicht zur Millionenarmee der geistigen Arbeiter die Millionenarmee der Arbeiter der Faust, die Millionenarmee des Bauern stößt. Solange der Nationalismus und der Sozialismus als getrennte Ideen marschieren, werden sie von ihrem vereinten Gegner geschlagen. Am Tage, an dem sie die beiden Ideen in eine einzige verschmelzen, sind sie unbesiegbar. Und wer will bestreiten, dass in einer Zeit, da in Deutschland alles zerbricht und verkommt, da in der Wirtschaft und im politischen Leben alles in Stillstand gerät und überhaupt sein Ende findet, eine einzige Organisation einen unerhörten und wundervollen Aufschwung nahm? Mit 7 Mann habe ich vor 13 Jahren dieses Werk der deutschen Einigung begonnen und heute stehen in unseren Reihen über 13 Millionen. Aber nicht die Zahl ist es, die entscheidet, sondern ihr innerer Wert. 13 Millionen Menschen aller Berufe und Stände, 13 Millionen Arbeiter, Bauern und Intellektuelle, 13 Millionen Katholiken und Protestanten, Angehörige aller deutschen Länder und Stämme, haben einen unzertrennlichen Bund gebildet. Und 13 Millionen haben erkannt, dass die Zukunft aller nur im gemeinsamen Kampf und im gemeinsamen Erfolge aller liegt. Millionen Bauern haben nun eingesehen, dass es nicht wichtig ist, dass sie selbst die Notwendigkeit ihrer Existenz begreifen, sondern dass es nötig ist, die anderen Lebens- und Berufsstände über den deutschen Bauern aufzuklären und für ihn zu gewinnen. Und Millionen Arbeiter haben genauso heute erkannt, dass trotz allen Theorien ihre Zukunft nicht in irgendeiner Internationale liegt, sondern in der Erkenntnis ihrer übrigen Volksgenossen, dass es ohne deutschen Bauern und deutschen Arbeiter keine deutsche Kraft gibt. Und ebenso haben Millionen an bürgerlichen Intellektuellen einsehen gelernt, wie belanglos ihre eigene Einbildung ist, wenn nicht die Millionenmassen des übrigen Volkes die Wichtigkeit der deutschen Intelligenz endlich begreifen. Vor 13 Jahren wurden wir Nationalsozialisten verspottet und verhöhnt. Heute ist unseren Gegnern das Lachen vergangen. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die langsam die Vorurteile des Klassenwahnsinns und des Standesdünkels überwinden wird. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse aufzunehmen, nicht weil es sich um Bayern oder Preußen, Württemberg oder Sachsen, Katholiken oder Protestanten, Arbeiter oder Beamte, Bürger oder Angestellte usw. handelt, sondern weil sie alle Deutsche sind. In diesem Gefühl der unzertrennlichen Verbundenheit ist die gegenseitige Achtung gewachsen. Aus der Achtung aber kam das Verständnis und aus dem Verständnis die gewaltige Kraft, die uns alle bewegt. Wir Nationalsozialisten marschieren daher auch in jede Wahl hinein mit dem einzigen Bekenntnis, am nächsten Tage die Arbeit wieder erneut aufzunehmen für die innere Reorganisation unseres Volkskörpers. der nicht um Mandate oder Ministerstühle kämpfen wir, sondern um den deutschen Menschen, den wir wieder zusammenfügen wollen und werden, zu einer unzertrennlichen Schicksalsgemeinschaft. Der Allmächtige, der es bisher gestattete, dass wir in 13 Jahren von 7 Mann zu 13 Millionen wurden, wird es weiter gestatten, dass aus den 13 Millionen der einst ein deutsches Volk wird. An dieses Volk aber glauben wir, für dieses Volk kämpfen wir und für dieses Volk sind wir, wenn nötig, bereit, so wie die Tausende der Kameraden vor uns einzusetzen mit Leib und mit Seele. Wenn die Nation ihre Pflicht erfüllt, muss dann einst ein Tag erstehen, der uns wiedergibt, ein Reich der Ehre und Freiheit, Arbeit und Brot. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde. Was ich sagen will, ist, dass wir sind alle maßlos glücklich. Glücklich darüber, dass nun eine 14-jährige Arbeit durch Sieg und Erfolg gekrönt worden ist. Wenn ich den heutigen Tag auf den einfachsten Nenner bringen soll, dann möchte ich sagen, es ist ein Triumph der Zähigkeit. Die Zähigkeit der nationalsozialistischen Führung hat diesen Sieg errungen. Und es ist für mich nun ergreifend zu sehen, wie in dieser Stadt, in der wir vor 6 Jahren mit einer Handvoll Menschen begonnen haben, wie in dieser Stadt wirklich das ganze Volk aufsteht, wie unten die Menschen vorbeimarschieren, Arbeiter und Bürger und Bauern und Studenten und Soldaten, eine große Volksgemeinschaft, in der man eben nicht mehr fragt, ob einer Bürger oder Proletarier, ob einer Katholik oder Protestant ist, in der man nur fragt, was bist du, wozu gehörst du und bekennst du dich zu deinem Lande. Das ist für uns Nationalsozialisten die größte Erfüllung dieses Tages. Wir sind nicht der Meinung, dass damit der Kampf abgeschlossen ist, sondern morgen früh beginnen wir schon mit der neuen Arbeit und mit dem neuen Kampf. Wir sind der festen Überzeugung, es wird einmal der Tag kommen, da wird in Deutschland nicht nur die nationalsozialistische Bewegung, sondern ein ganzes Volk aufstehen, wird ein ganzes Volk sich wieder auf seine Urwerte besinnen und wird ein ganzes Volk dann auf den Marsch antreten, zu einer neuen Zukunft. Für Arbeit und für Brot, für Freiheit und Ehre haben wir zu kämpfen begonnen. Diesen Kampf werden wir zu Ende führen. Und wir glauben, dass er der deutschen Nation zum Segen und zum Glücke gereichen wird. Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen, das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches. Das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Erwachen.

die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird allen anderen Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegenübertreten. Sie kann aber niemals dulden, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder einer bestimmten Rasse eine Entbindung von allgemeingesetzlichen Verpflichtungen sein könnte oder gar ein Freibrief für straflose Begehung oder Tolerierung von Verbrechen. Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluss einräumen und sicherstellen. Ihre Sorge gilt dem aufrichtigen Zusammenleben zwischen Kirche und Staat. Der Kampf gegen eine materialistische Weltauffassung und für die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft dient ebenso sehr den Interessen der deutschen Nation wie denen unseres christlichen Glaubens. Groß sind die Aufgaben der nationalen Regierung auf den Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital, sondern das Kapital dient der Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volk. Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der Privatinitiative und der Anerkennung des Privateigentums. Allein zwischen der produktiven Intention einerseits und der produktiven Arbeit andererseits muss ein gerechter Ausgleich hergestellt werden. Und die Verwaltung soll die Ergebnisse der Fähigkeit des Fleißes und der Arbeit durch Sparsamkeit respektieren. Auch das Problem unserer öffentlichen Finanzen ist nicht zuletzt das Problem einer sparsamen Verwaltung. Im Übrigen ist sich die nationale Regierung darüber im Klaren, dass die endgültige Behebung der Not sowohl unserer bäuerlichen als auch unserer städtischen Wirtschaft abhängt mit von der Eingliederung der Arbeitslosenarmee in den Produktionsprozess. Und hierin sieht die Regierung ihre zweite größte und gewaltigste wirtschaftliche Aufgabe. Sie kann nur gelöst werden im Zusammenhang mit der allgemeinen politischen Befriedung, mit der Wiederherstellung der Autorität des Regiments, der Durchsetzung gesunder, weil natürlicher wirtschaftlicher Grundsätze sowie der Ergreifung alltäglicher Maßnahmen, die notwendig sind, auch wenn sie im Augenblick gesehen auf keine Popularität rechnen können. Arbeitsbeschaffung und Arbeitsdienstpflicht sind hierbei nur Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Gesamtangriffs. Ähnlich ihrer Einstellung zum deutschen Bauern ist die Einstellung der nationalen Regierung gegenüber unserem Mittelstand. Auch seine Rettung kann nur im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Aktion erfolgen. Die Regierung ist entschlossen, diese Fragen grundsätzlich und durchgreifend zu lösen. Sie erkennt hierbei die geschichtliche Aufgabe, die Millionenmasse der deutschen Arbeit im Daseinskampf um ihre Lebensrechte zu stützen und zu fördern. Als Kanzler und als Nationalsozialist fühle ich mich selbst mit Ihnen als den einzigen Gefährten meiner Jugend verbunden. Die Steigerung der Konsumkraft dieser Massen wird ein wesentliches Mittel zur wirtschaftlichen Belebung sein. Unter Aufrechterhaltung unserer sozialen Gesetzgebung wird durch Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung der erste Schritt zu einer Reform stattfinden müssen. Grundsätzlich soll aber die Nutzbarmachung jeder Arbeitskraft im Dienste der gesamten Gemeinschaft vertreten werden. Das Brachliegenlassen von Milliarden menschlicher Arbeitsstunden ist ein Wahnsinn und ein Verbrechen, die zu einer Verarmung aller führen muss. Ganz gleich, welche Werte durch eine Verwendung unserer überschüssigen Arbeitskraft geschaffen worden wären. Die würden für Millionen Menschen, die heute

Es gab in der Vergangenheit glückliche und unglückliche Stunden, in denen das geschah. Aber noch niemals standen die Dinge so wie heute auf des Messers Schneide. Musste das deutsche Volk unter so enormen Gefahren sein nacktes Leben verteidigen und das Reich in einer letzten Gewaltanstrengung den Schutz seines bedrohten Gefüges sicherstellen. Zeiten wie diese gibt es nur ganz selten in der Geschichte. Sie sind deshalb für die jeweils lebende und kämpfende Generation, die sie zu bestehen hat, ohne Vergleich und Beispiel. Historische Vorgänge ähnlichen Charakters und Umfangs verblassen in unserer Erinnerung unter den Sorgen, die uns fast zu erdrücken scheinen, und unter den quälenden Fragen nach unserer eigenen und der Zukunft unseres tapferen, schwer geprüften Volkes. Hier steht ein klar umrissenes Aufbauprogramm, das sich im eigenen und in allen anderen Ländern Europas, wo es eine Gelegenheit dazu fand, als brauchbar, Menschen und Völker beglückend, positiv und zukunftsweisend für alle erwiesen hat, gegen den Phrasennebel der jüdisch-plutokratisch-bolschewistischen Weltzerstörung. Hier steht ein Mann, seiner selbst sicher, mit einem festen und geraden Willen gegen die widernatürliche Koalition feindlicher Staatsmänner, die nur die Lakaien und ausführenden Organe dieser Weltverschwörung sind. Europa hat schon einmal die Wahl gehabt, zwischen beiden zu entscheiden. Es hat sich auf die Seite der versteckten Anarchie geschlagen und muss das heute mit millionenfachem Leid bezahlen. Es wird nicht mehr viel Zeit haben, ein zweites Mal über sein künftiges Schicksal zu befinden. Dann geht es um Leben oder Tod. Eine britische Zeitschrift schrieb vor einigen Tagen, dass aus der Wahnsinnspolitik der Feindmächte mit Sicherheit resultierende Ergebnis wäre eine Revolution der Völker Europas gegen die angloamerikanische Plutokratie sein. Und Hitler sei der Mann, der, als er daran ging, Europa politisch und wirtschaftlich glücklich zu machen, von eben derselben Plutokratie in unheilvollem Bündnis mit dem asiatischen Bolschewismus daran gehindert wurde. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es ist so in der Tat und kein Beschönigungsversuch kann unsere plutokratischen Feinde von diesem Verbrechen reinwaschen. Es bringt zwar Prüfungen und Belastungen übermenschlicher Natur mit sich, sich gegen eine übermächtig scheinende Koalition satanischer Weltzerstörungskräfte zur Wehr setzen zu müssen. Aber es ist auch keine Unehre, im Gegenteil. Tapfer einen Kampf, der unvermeidlich und unausweichlich ist, auf sich zu nehmen, ihn im Namen einer göttlichen Vorsehung und im Vertrauen auf sie und ihren dennoch späten Segen durchzuführen, mit reinem Gewissen und reinen Händen aufrecht vor seinem Schicksal zu stehen, alles Leid und jede Prüfung zu ertragen, aber niemals auch nur mit einem Gedanken daran zu denken, dem geschichtlichen Auftrag untreu und in der qualvollsten Stunde der letzten Entscheidung wanken zu werden und die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist nicht nur männlich, das ist auch im besten Sinne deutsch. Würde unser Volk sich diesen Auftrag nicht zu eigen machen und für ihn nicht eintreten wie für einen Spruch Gottes, es verdiente kein weiteres Dasein mehr und es würde mit dem Anrecht darauf auch jede Möglichkeit dazu verlieren. Was wir heute erleben, das ist der letzte Akt eines gewaltigen, tragischen Dramas, das mit dem 1. August 1914 begann und das wir Deutschen am 9. November 1918 gerade in dem Augenblick unterbrachen, als es kurz vor der Entscheidung stand. Das ist der Grund, warum es am 1. September 1939 erneut und von vorne begonnen werden musste.